Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Wir haben heute ein ganz besonderes Projekt, möchten wir gerne vorstellen. Und zwar heißt das Projekt Radio Elbwelle mit dem Untertitel Unsere Ecke ist unsere Welt. Und das ist genau das gleiche wie bei Radio Mama Terra. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Untertitel unserer Sendung Unsere Ecke ist unsere Welt. Was ist jetzt der Unterschied? Markus Romão, der brasilianische Moderator, und ich, wir leben beide schon seit 6 Jahren in der Breitenstraße 70. Dort arbeiten wir, dort haben wir unser kleines Studio, dort leben wir. Wir haben diesen Stadtteil sehr lieb gewonnen. Wir mögen gerne in diesem Stadtteil leben und haben auch mittlerweile sehr viel Kontakt zu unseren Nachbarn bekommen, tauschen uns aus, kommunizieren miteinander. Nicht nur die schönen Dinge des Lebens, sondern wir unterstützen und helfen uns auch dort, wo wir können. Und daher habe ich mir überlegt, dass wir uns ein Projekt gestalten, und zwar mit Bürgern und Bürgern aus diesem Stadtteil. Dieser Stadtteil heißt Altona Altstadt Süd. Dort passiert viel. Manchmal ist es, wie soll ich sagen, manchmal ist es sehr still und ruhig. Die Menschen gehen an einem vorbei, man weiß gar nicht viel. Aber wenn man genau hinschaut, hinhört, dann brodelt es in diesem Stadtteil, würde ich mal sagen. Ja, warum haben wir dieser Radioserie ist die Entwicklung gestern und heute, Reportagen, Interviews, Alltägliches und Alltagsgeschichten aus dem Stadtteil Altona. Eine Sendung von Bürgern und Bürgerinnen aus dem Stadtteil Altona Altstadt Süd. Und jetzt möchte ich zwei Bürgerinnen vorstellen, die sehr eng verbunden sind mit diesem Stadtteil. Und das ist einmal Christel und einmal Christa. Genau, Christel und Christa. Ich begrüße euch ganz herzlich, dass ihr den Mut hattet, hierher zu kommen. Mit Christa habe ich schon vor einigen Tagen lange Zeit gesprochen über ihre Lebensgeschichte. Und dann hat sich spontan Christel angerufen, die jetzt zugesagt hat und somit auch im Studio ist. Und ich finde es einfach fantastisch. Ich kann einfach mal einen kleinen Applaus geben hier. Herzlich willkommen. Wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen Musik einspielen, um dann so langsam warm zu werden mit den ganzen Fragen, Stichworten. Und wir wollen mal sehen, was an wunderbaren Geschichten heute rauskommt bei Radio Elbwelle. Unsere Ecke ist unsere Welt. Thank you. Ja, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Heute zu Gast im Studio sind Christa und Christel. Beide kommen aus dem Stadtteil oder haben großen Bezug zu dem Stadtteil Hamburg-Altona Süd und St. Pauli und sind zu Gast ins Studio gekommen, da sie etwas berichten wollen über ihre Geschichte und über ihre kleinen Geschichten, die sie so in ihrem langen Leben also hinter sich gebracht haben. Christa, ich fange mit dir an. Du bist 1942 geboren und bist in ganz, ganz jungen Jahren nach Altona gezogen. Wie ist das dazu gekommen oder wo hast du gewohnt? Wo hast du deine Kindheit angefangen? Meine Kindheit habe ich, also geboren bin ich in Schlesien, Liegnitz. Und dann sind wir geflüchtet und sind hier 1900, nein, wir sind zuerst ins Erzgebirge gekommen, nach Annaberg-Buchholz. Da haben wir vielleicht 1,5 Jahre gewohnt. Und dann sind wir nach Hamburg gekommen, nach Altona. In den Hexenberg. In den Hexenberg. Ja. Den gibt es heute noch, ne? Den gibt es heute noch, aber den kann man nicht so wiedererkennen. Also Was hat sich so viel verändert? alles. Alles, Also die Häuser vor allem, die ne? Häuser ja, sind natürlich alle weg. Es waren Durch den alles, Krieg dann auch noch? nein, nein, das waren alles Wow. Altbauhäuser, die Saga abgerissen hat und dann neu aufgebaut hat. Jetzt die nächste Frage. Gehen wir mal chronologisch voran. Deine Kindheit am Hexenberg und drumherum. So, Ja. was war das mit Spielen? Wie viele Kinder gab es da? Wie viele Geschwister hattest du selber? Also ich selber hatte noch zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Und bei uns im Hexenberg gab es viele Kinder. Und da gab es auch einen Kindergarten. Abends, also mittwochs abends durften wir da immer Lesestunde machen. Lesestunde, das heißt ja, dass ihr selber gelesen habt. Dass wir selber gelesen haben, dass wir uns da Bücher aus den Regalen nehmen durften, was man sich so nicht kaufen konnte, was die Eltern nicht kaufen konnten, so Pippi Langstrumpf und Heidi und all solche Kinderbücher, die durften wir dann da lesen. Und das waren immer so 2 Stunden und dann war wieder Schluss. Kannst du dich noch an, gab es damals eigentlich so schon Spielplätze oder war das eher so Trümmer Es oder war. Straße oder was war das so eine Mischung? Wo habt ihr euren Platz gefunden zu Zum spielen? Spielen hatten wir eigentlich die zerstörte Hauptkirche St. Trinitatis, die also bis auf die Grundmauern und den halben Turm übergeblieben waren. Die Kirche war auf, also die Fenster alle kaputt. Es stand eben, wie gesagt, die Grundmauern und da haben wir eben drinnen gespielt. Und ja, das war ein schöner Spielplatz. Es ist eigentlich kaum zu fassen, ne, Christel. Kannst du dir das vorstellen, so in den Mauern? Wo bist du groß geworden? Du bist 1938 Ich bin geboren. 1938, ja. Und ich bin geboren worden in der Kleinen Freiheit. Das ist parallel zur Holzenstraße. Und die ersten Jahre kann ich mich natürlich an nichts erinnern. Und dann sind wir nachher nochmal umgezogen in die Kieler Straße. Und dann habe ich aber noch ein ganzes Teil meiner Kindheit in der Wilhelminstraße verbracht. Das ist die heutige Hein-Heuer-Straße. Und da kann ich mich auch noch erinnern, dass wir draußen gespielt haben. Da war die Straße endete in irgend so einem runden Platz, was aber kein Spielplatz war, sondern auch zum größten Teil nur Trümmern. Und wir haben also fast nur in Trümmern gespielt. Da gab es noch keine Spielplätze, denn wenn war alles kaputt. Also ich kann mir an meine Kindheit erinnern. Ich meine, ich bin ja nur wesentlich jünger als ihr. Ich bin Jahrgang 1954. Bei uns hieß das immer, wir haben auch alle draußen gespielt, also nach der Schule oder nach der Schule. Und dann hieß es immer, wenn die Lichter angehen, Ja, das dann kenne seid ihr ich zu auch. Hause. Und wie war es bei euch, Das war Christel? bei uns auch so. Und Christa, wie hieß das Wenn die bei mir? Straßenlaternen angehen, rein. Bei uns war das so, dass wir um 19 Uhr zu Hause sein mussten. Egal, ob es hell war oder dunkel, wir mussten um 19 Uhr zu Hause sein. Ja, aber damals hatte man ja noch keine Armbanduhr als Kind. Woher wusstest du denn, wann es 19 Uhr ist? Das mussten wir einfach wissen. Also dann mussten wir uns das von woanders holen, also die Uhrzeit. Also wir mussten um 19 Uhr zu Hause sein. Es war einfach so. Also die Straßenlaternen waren besser. Ich kann mich gar nicht entsinnen, in unserer Straße waren keine Straßenlaternen. Nee, da war es ja immer dunkel. Es waren keine Straßenlaternen. Der Kindergarten war beleuchtet. Okay. Da war eine Lampe im Kindergarten. Aber sonst in der Straße gab es keine Laterne. Sag mal, die St. Trinitatis-Kirche, sagtest du, die war bis auf die Grundmauern zerstört, aber es gab trotzdem eine Kirche. Ne? Ja, es gab eine Kirche, eine Kapelle. Mhm. Eine kleine Kapelle, die Trinitatis-Kapelle. Und in der Trinitatis-Kapelle bin ich auch konfirmiert worden. Und dort gab es Kinderstunde, mittwochs immer. Das hieß Jungscherstunde. Und da war das immer sehr schön. Da war eine Gemeindeschwester, Anna. Und das war eigentlich mein Zuhause, kann ich sagen. Also die Kirche war mein Zuhause. Und wie war das? Haben eure Eltern beide gearbeitet? Meine Mutter teilweise und mein Vater, ja. Der hat im Hafen gearbeitet. Und ihr, Christel, hat er auch? Mein Vater war gefallen. Oh, meine Mutter hat uns alleine großgezogen. Wie viele Kinder wart ihr denn? Ich und zwei Brüder. Gut, lass uns mal ein bisschen Musik einspielen. Und zwar von der Gruppe Hafennacht e.V. Lieder vom Wasser. Gut. Jeden Tag wird das Glück über den Ozean. Und die Liebe, die fährt mit an Bord. Jeden Tag legt ein Schiff hier am Hafen an. Doch die Liebe, die schwimmt weiter, schwimmt fort. Mach dir nichts draus. Zwischen Hamburg und Haiti schwimmt die große, große Liebe. Doch die große Liebe gibt's ja nur im Traum, nur im Traum. Denn da draußen weiß ja keiner, dass da auf Haiti einer auf die große Liebe wartet. Doch die große Liebe schwimmt vorbei, immer an der Nase vorbei. Doch dann nachts kommt das Glück zu mir. Über Nacht träumt man gerne vom Glück, aber Träume sind Träume und sind nicht wahr. Und allein bleibt man wieder zurück. Mach dir nichts draus. Zwischen Hamburg und Haiti schwimmt die große, große Liebe. Doch die große Liebe gibt's ja nur im Traum, nur im Traum. Denn da draußen weiß ja keiner, dass da auf Haiti einer auf die große Liebe wartet. Doch die große Liebe schwimmt vorbei, immer an der Nase vorbei. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, heute mit dem Programm Radio Elbwelle Unsere Ecke ist unsere Welt und zu Gast im Studio sind zwei Damen, die sehr viel mit dem Stadtteil Altona-Altstadt zu tun haben, beziehungsweise auch ein bisschen mit der kleinen Freiheit. Genau. Wie hat euch das Lied gefallen? Das war gut. Das war gut, ne? Hat euch gefallen? So mit Quetschkommode und so. Ja. Ja? Ja. Text war auch gut, ne? kommen wir zurück zu eurer Kindheit. Direkt am Hexenberg Trommelstraße. Ihr habt Spielplätze, gab es nicht so viele. Ihr habt eigentlich die Straße genommen. Was habt ihr auf der Straße gespielt? Direkt mit euren Freunden, mit euren Schulfreunden, Freundinnen? Welche Spieler gab es damals so? Spontan? Also wir haben Kippelkappel gespielt. Ja, wir auch. Kippelkappel oder dieser Brummkreisel mit dieser Peitsche musste man dann Zylinder, der wurde so gezogen, dass er sich dreht. Und dann haute man mit der Peitsche dagegen und dann flog er weiter und drehte sich immer ganz schnell. Kann ich mich auch noch erinnern. Kippelkappel war mein favorisiertes Spiel, mochte ich. Woher kommt, weiß einer von euch, woher dieses Wort kommt? Kippelkappel? Nee, vielleicht war das Kippel. Oh. Kippel ja, und donnert. Ja, weil das ja angespitzt war. Das war angespitzt, ne? So ja, an den Seiten war es spitz und in der Mitte war es dick. Mhm. Und dann buddelte man ein Loch in die Erde, damit man da unterfassen konnte mit dem Stock. Mit einem Besenstiel oder irgendwas. Nee, mit so einem Stock und dann wurde dieses Zylinderding hochgeschmissen und dann musste man das weit wegschmachen. Dagegen hauen und dann ganz weit weg. Wir haben das anders gespielt. Sag mal. Wir haben, also die, wie gesagt, es hatte ja zwei so spitze Kanten, also ne, an jeder Seite. Und dann musstest du auf die Kante mit dem Stock hauen, auf die eine. Mhm. Und dann flog das Ding in die Luft. Und dann musstest und dann weghauen. Und dann musstest du mit dem Stock, du musstest das Ding treffen, den Kippel. Ja. Und dann wegschmeißen je weiter du kamst, umso besser war das. Ne? Weiter laufen, ne? Hochgeschmissen rum. Und dann weg. Ja, genau. Und die andere Mannschaft, die musste fangen, ne? Nee. Wir haben das so gespielt, wir haben ein Feld aufgebaut. Eine Mannschaft hatte diesen Kippelkabel da in der Hand, die anderen waren im Feld. Und wenn die Mannschaft, die im Feld war, den gefangen hat mit der linken Hand oder rechten Hand, mit beiden Händen oder über Kreuz, dann gab es immer Punkte. Oh, nee, so war das nicht. Das war ja auch gefährlich. Das war ja ein Holzding. Das hatte ja eine Fahrt, auch wenn man das an den Kopf kriegt. Doch, wir haben das so gemacht. Sehr mutig. Moment, also ich war, also Jahrgang 54, wir waren die Jüngsten im Haus. Und die das gespielt haben, die waren dann eigentlich eher schon 10 Jahre älter. Also wir saßen daneben ganz brav, zugeguckt. Meine Schwester und ich, und haben zugeguckt. Mhm. Ja. Ich kann da aus dem Trümmernspiel nochmal die Geschichte erzählen. Da wurde ja dann auch Verstecken gespielt. Und nachher wuchsen ja aus den Trümmern schon überall Bäume und Büsche raus. Ne? Und dann, ich habe ja zwei Brüder gehabt und ich war ein Mädchen und dann Verstecken spielen. Und ich musste meistens gucken und suchen. Ne? Und dann hatte ich ja keine Lust mehr zu suchen. Und dann habe ich immer so einen Schotterstein, so einen Mauerstein. Und das habe ich dann in Gebüsch geschmissen. Und mit einmal meinem Bruder, aua, habe ich leider meinem Bruder einen Mauerstein auf den Kopf geworfen. Zu Hause gab es fixen Ärger. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Christa, hast du, so fällt dir so bei dem Stichwort Spielen draußen? Ja, also wir haben auch Pfeilversteck gespielt. Und da hatte man eine Pfeile und die musste man also so weit wie es geht werfen und die musste in der Erde stecken. Messersteck hieß das bei uns. Ja, bei uns hieß das Pfeilversteck. Messersteck, die wurden zack. Und dann mussten die stehen. Ja, ne? Und dann gab es einen Kreis darum einen Strich. Ja, genau. Ne? Das hieß bei uns Messersteck. Ach, okay, kann man mal sehen. Altona Süd und mehr St. Pauli. Mehr St. Pauli, richtig. Da gibt es schon mal Unterschiede. Ja. Zu Gegensatz Harburg habe ich das gar nicht so in Erinnerung. Ich glaube, das durften wir Mädels nun mal gar nicht in die Hand nehmen, irgendwelche Messer. Und dann haben wir immer, wir haben das immer mit Schraubenzieher gespielt. Ja, das konnte man auch. Schraubenzieher, genau, ne? Ja. Genau. Und dann hatten wir ja noch Marmeln. Marmeln, Murmeln. Wir haben Marmeln gesagt. Und wer da mal eine Glasmarmel hatte, das war der König. Das stimmt überhaupt. Ja, das ja, gab nur das diese, die man, wenn die man da drauf trat, Ton, brachen ne? die kaputt. Ton ne? war, Ton, ja. genau, das ja. war Ton. Ne? Ja, das war Ton. Und dann später haben wir dann so Kartons ausgeschnitten. So, also immer so kleine viereckige Ecke. Und dann stand über dem Viereck 10 Pfennig oder 5 Pfennig oder 1 Pfennig. Und wenn du die Marmel in irgendein Loch reinkriegtest, also in ein ausgeschnittenes Loch, dann kriegtest du eine wieder oder so. Ne? Also, ah, okay, ne? verstehe. Also wenn du in die Eins schmeißt. Ach so, nicht Geld, ne? Nein. Nee, ich wollte gerade sagen, wir hatten kein Geld. Nee. Also dann kriegtest du eine Marmel oder und wenn du in Loch zwei und so weiter und so fort. Mhm. Bis 10 ging das immer, ja. ne? Und manchmal gab es dann eben auch Glasmarmel. Und dann gab es ja noch Springtau. Ja, das war... Ach ja, das ist ja klar. Gut war ich in diesem Doppelten. So, wenn man ah so ja, mit zur Zeit mit gegenüber, zwei. Ne? Das konnte ich ja. sehr gut, ja. Oh, das ist toll. Ja. Nee, das konnte ich nicht so. Kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Die Delikatessen, die man so auf der Straße manchmal gegessen hatte. Kennt ihr das noch? Leckmuscheln? Oder die Salmis. Hier auf dem Handrücken geklebt wurden als Sterne, wurde immer so geleckt. Ja, genau. Aber es gab auch die Scheren von den Krebsen. Kennst du das auch? Nee, das kenne ich also, nicht. Also, da gab es einen Laden, Kassau, einen Fischladen. Und da konnte man also Scheren kaufen, Krebsscheren. Und kleine kosteten Groschen und die großen kosteten 50 Pfennig. Und dann hat man die ausgekocht und hat da Salmis reingesteckt. Und dann konnte man da ja. Ziemlich lange dran rumlutschen. Genial. Ich kann mich noch erinnern, das gab so Kuchenreste zu kaufen für einen Groschen oder sowas. Ja. Kuchenabfall, was dann überblieb. Ja, da haben wir uns dann auch immer, kauf dir mal einen Kuchenabfall, hast einen Groschen. Genau, das waren so Ränder, ne? die von wurden den großen Platten abgeschnitten hatten. Mhm. Von Plattenkuchen. Ja, genau. Die gab's, und beim Schlachter gab es Wurstabfall. Das weiß ich nicht. Das war auch so die Reste immer so. Das weiß ich nicht. Doch. Wie war das eigentlich sozusagen die Infrastruktur mit Geschäften? War das alles so ganz nah? Kleiner Milchladen hier, kleiner Doch, es waren nur kleine Läden. Kleine Läden. So ja. Aber war alles da? Geschäfte wie heute Bäcker, Milchladen, Schlachter, Fischladen. Doch, das war alles Schuster. Da. Schuster auch. Schuster war sogar in der kleinen Freiheit einer. Der ist der nicht vielleicht noch immer da? Ja, da gibt's ist noch einer. Ne? einer so ein, ob das aber noch der gleiche ist, das bezweifle ich. Aber Generation. Vielleicht der Sohn oder Enkel. Bei uns gab es in der Antonistraße einen Schuster, Rote, hieß der Rote. Das weiß ich noch genau. Also das heißt, du hast ein ganz, Antonistraße ist ja zum Hexenberg ein ganz schönes Stück weiter, oder? Eigentlich nicht. Nee, aber als Kind durftet ihr da wirklich so frei ja, so für? Wir sind überall gewesen. Wir waren im Freihafen, wir waren auf dem Bismarck, sind wir rumgekrabbelt. Also wenn unsere Eltern das gewusst hätten, wäre wohl nicht so gut. Ja. Oder in den Kiesgruben, wo die heutigen Riverkasematten sind, da waren so große Kiesgruben und da standen riesige Kräne davor. Mhm. Und da haben wir immer Mutproben gemacht und sind von da oben in den Sand gesprungen. Und dann runtergerutscht, ne? Direkt runtergesprungen. Ja. Ah. Und da musste, also man landete immer mit dem Gesicht im Sand. Und dann hat man sich das schon überlegt, ob man das zweite Mal da hochkrabbelt und wieder mit dem Kopf im Sand ist. Das durfte man natürlich nicht, das war klar. Aber sonntags war da niemand und meistens haben wir das sonntags gemacht. Und wie sieht es aus mit dem Fischmarkt? War das auch euer Revier? Ja, Fischmarkt war auch unser Revier. Zum einen gab es da die Kuhbrücke. Da gab es also jeden Mittwoch wurden da Kühe oder Schweine getrieben. Ja, das stimmt. Tiere. Tiere. Und die kamen woher kamen? Vom Schiff. Vom Schiff? Ja, die wurden vom Schiff auf so Lastwagen oder, ja, Lastwagen waren das. Da wurden die draufgetrieben und dann fuhren die zum Schlachthof, wurden die zum Schlachthof gefahren. Und das war direkt am Fischmarkt unten? Das war direkt am Fischmarkt, wo die heutige Auktionshalle da. Ja, genau. Ja. Da. Mhm. Und da wurden ja auch noch die Fische direkt von den Kuttern verkauft früher. Ne? Das, daran die kamen ran nicht, ja. mit den Fischen ja. und dann wurde von da... Das war aber nicht nur dann am Sonntag, ne? Am der traditionelle Fischmarkt. Doch, eigentlich doch, schon, ja. Doch. Aber nicht so montags, dienstags, so. Nein, gar nicht. Nee, dann ja. waren das vielleicht die Geschäfte, die dann von den Kuttern holten. Aber ja. so selber kaufen konnte man nur... Nur sonntags. Ja, das weiß ich auch. Ja. Mhm. Also der Fischmarkt hat Tradition bis der heute. Hat Tradition, ja. Bis heute, ja. Da gab es noch ein Kühlhaus. Da wurde immer, da wurde Eisbahnen wurden da... diese großen Dinger, genau. Ne? Ja. Die wurden da in Autos geladen. Auf so einer Rutsche kamen die raus aus dem Kühlhaus und dann flog ab und zu mal eine daneben und dann haben wir das aufgesammelt und gelutscht. Eis gelutscht. Ja, das kenne ich auch. Ja, und dann hieß es immer, das hat hier Ammoniak, das Eis. Ja. Man darf das nicht nehmen, ja. aber wir haben es trotzdem genommen. Und wir sind alle noch am Leben. Ja. Ja, sind das nicht tolle Erinnerungen, tolle Geschichten? Hier ist Radio Mama Terra, beziehungsweise das Programm Radio Elbwecke. Radio Elbwelle, unsere Ecke ist unsere Welt, in Altona, Altstadt Süd. Lass uns mal ein bisschen Musik machen, auch wieder von Hafen Nacht e.V. mit Uschi Wittich. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, zeitgleich zu hören über www.tidenet.de. Wir senden live aus dem Studio vom Mediencampus an der Finkenau. Und heute zu Gast im Studio sind Christa und Christel, beide wohnhaft mehr oder weniger. Sie haben teilweise gelebt im Stadtteil Altona Süd und auf St. Pauli. Christa, wir haben über die Jugendzeit, nicht über die Jugend, um die Kinderzeit, das Spiele auf der Straße, im Kindergarten jetzt berichtet. Kommen wir kurz zur Schule. Wo war deine Schule? Die war in der Luzinstraße in Altona. Da gab es die Hilfsschule, die war an der Kastenräderstraße. Und die normale Schule war in der Henslerstraße. Und da bist du, hast du deine Bin ich in der Grundschule gewesen, bis zur 9. Klasse. Mhm. Ja, und dann abgegangen. Dann abgegangen. Ja. Was gab es noch Außergewöhnliches so während der Schulzeit? Habt ihr da auch Klassenreisen gemacht oder Ferien? Doch, ja, mal. Reisen? Stimmt, eine Woche nach Morwerda oder so. Nach Morwerda? Ja. Ja, das war Morwerda. War ja mit dem Schiff über die Elbe. Ja. Und dann, ja, dann. Ich kann mich da, glaube ich, auch noch so knapp dran erinnern, dass ich da auch mal war. Ja, Morwerda, Wittenbergen. Wittenberge, ja. Ja, oder Kölbrand. Der Kölbrand damals, das war noch Strand, das ist heute ja nicht mehr. Und da sind wir dann morgens hingefahren und abends wieder zurück. Mhm. Und mit Lehrerin oder mit Lehrerin? Mit Lehrerin, ja. Christel, hast du auch noch ein paar Erinnerungen an Schule oder? An die Schulzeit, so ja. Und wir sind ja dann irgendwann mal weggezogen von Altona und St. Pauli. Aber ich kann mich eben noch als Kind erinnern oder als junges Mädchen, dass wir eigentlich nie über die Reeperbahn gehen durften. Und wenn wir dann uns heimlich hingeschlichen haben, dann war alles geschlossen. Da war also am Tag gar nichts los auf der Reeperbahn. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind immer Reeperbahn auf der rechten Seite, da ist jetzt ein Speiselokal drin und da stehen im Fenster so große, 30 cm große Tonfiguren, eine Kapelle. Ganz so mit Schlagzeug und alles, Trompete und ein Geiger und sowas. Und ich bin ja dann lange Jahre raus gewesen aus Hamburg und erst wiedergekommen, nachdem ich inzwischen alleine war, mein Mann gestorben war. Und dann bin ich eben wieder zur Reeperbahn gegangen, habe mir das alles angeguckt und diese Kapelle steht da heute noch im Fenster. Ah, nee. Ja, die steht da noch. Christa, kennst du die noch? Nee. Nee. Die steht heute noch da. Da. Wo ist denn das? Ja, das ist in der Höhe vom Pulverfass da irgendwo. Da ist so ein Speiselokal und da steht im Schaufenster, ich glaube, vier Figuren sind das, so große so. Aha. Und dann, das ist eine Kapelle. Ach, da muss ich mal drauf achten. Ja, ja, da werde ich auch mal gehen. Ja, ich bin dann nachher, als ich dann wieder hier war, alles mal wieder abgelaufen und das Haus in der Kleinen Freiheit, das existiert überhaupt nicht mehr. Und dann war ich in der Wilhelminstraße, die ja jetzt Hein-Heuer-Straße heißt, und wollte mir auch das nochmal angucken. Aber das muss auch umgebaut sein. Das war so ein Hinterhaus, wo wir wohnten. Da kommt man gar nicht mehr hin. Da ist ein großes Gitter vorne vor der Tür. Was da, und das ist abgeschlossen. Also kann man da, konnte ich auch nicht mehr gucken, wie das da jetzt aussieht. Ja, und dann bin ich nun wieder Hamburgerin geworden. Christa, eine Frage. Kommen wir zum Stichwort Jugendliche. Da warst du so, das war 1959 so ungefähr. Ja, hier, ne? Ja, ja. Und jetzt gebe ich dir das Stichwort Motorradclub Schwalbe. Ah ja. Wo war der denn? Der war in der Pamaille. Mhm. Das war die Verlängerung von der Breitenstraße. Da war so ein Lokal. Und da trafen sich, ja, da traf sich ein Motorradclub. Und ich war dann auch mit meiner Freundin da drin, und aber wir waren nur immer Sozius. Also, wir haben Beifahrer sozusagen. Beifahrer, ja. Beifahrer. Und das war so deine Zeit, die du... Ja, das war so meine Zeit. Wo du Spaß hattest. Und das war eigentlich die schönste Zeit, muss ich sagen. Ja, und gab es da auch Tanz? War das eher miteinander reden, klönen oder? Nee, da gab es eine Musikbox in der Kneipe und da haben wir auch getanzt. Ich versuche mir das gerade so bildlich vorzustellen. Da gab es so ein komisches Licht, so ein Quarzlicht, und wo die Blusen dann so schön weiß sind. Ach genau, ja. Genau, daran kann ich mich noch erinnern. Was wurden war? Die nicht blau? Nee, die waren so blau-lila, so ne? Die weißen Blusen wurden blau. Ja, aber die waren so, es war so leuchtend dann, grell. Ja, genau. So wie Phosphor. Schön. Ja, genau. Was war musikmäßig, was war da aufgelegt? Ja, was war da aufgelegt? Marina, du bist die Schönste der Welt. Ah, okay. Und Rock'n'Roll, Elvis natürlich. Aha. Paul Anka. Wann war das so? 59, 60. Das war so. Ja, da war 60. Elvis noch ziemlich 60. Frisch entkommen. Ja, 60 war das. Die Beatles kamen ja später. Mhm. Also da war ich schon verheiratet, als die Beatles kamen. Ja, und da bin ich so gerade mal wach geworden. 51, da war ich 5 Jahre, da hatte ich mit Musik gar nichts zu tun gehabt, noch nicht. Und die Beatles habe ich im Grunde genommen auch knapp verschlafen. Da gehörte ich auch noch nicht rein. Dann erst später, da war meine Schwester dann. Fats Domino gab es da schon. Also das war im Starclub, trat er auf. Also den habe ich noch mal gesehen, ja. Sag mal, Chris, wie zur damaligen Zeit, da hat man sich bestimmt auch ein bisschen schick gemacht und... Petticoats. Oh ja, ja. Petticoats. Und Pfennigabsätze. Ja, die haben... Oh, mein erstes Lehrlingsgeld, 30 Euro, 30 D-Mark, gleich in ein paar hohe Schuhe mit solchen Absätzen gekauft. Ganze Geld war weg. Und ja, frisurmäßig? Und ich? Ja, frisurmäßig. Ach so, hochgesteckte Haare natürlich. Ja. Also so richtig. Tupiert. Ja, tupiert, richtig tupiert mit ganz viel Taft, hieß das. Haarspray eben. Und dann eben so aufgesteckte Locken. Aufgesteckt. Hast du es selber gemacht oder bist du zum Friseur gegangen? Das konnte nur der Friseur. Also, und da gab es einen Friseur in der kleinen Freiheit, der hieß Tuberg. Und da traf sich St. Pauli. Da traf sich eigentlich. Jedermann. Also aus allen Schichten kamen die Leute. Und da gab es schon eine Musikbox im Salon und Cola. Und die Älteren haben dann auch Sekt getrunken und Kaffee. Und da ging es immer hoch her. Also das war ein Treffpunkt. Ja, Treffpunkt. Ja, genau. Ein Treffpunkt, für alle Schichten eigentlich. Transvestiten und da kam alles. Darum ging man da auch so gerne hin. Das hört sich ja unglaublich interessant an. Ja, das war es auch. Das war es auch, wirklich. Hast du diese Bilder jetzt eigentlich, hast du eigentlich Bilder aus dieser Zeit, noch das eine oder andere? Oder damals war ja Fotografie noch nicht so in diesem Sinne. Nein, hatte ja noch keinen eigenen Fotoapparat. Nein, ich habe neulich Bilder sortiert auch, und dann habe ich mich so gefragt, warum hast du eigentlich von dem ältesten Jungen kaum ein Babybild? Ne? Aber da hatten wir ja noch keinen Fotoapparat. Mhm. Da gab es dann so diese kleinen, so mit Zacken rundherum. Ja, genau. Da sind dann so ein ganz paar, und dann hatte jemand fotografiert, ein Bekannter, denn wir hatten keinen Fotoapparat. Nee, das kam erst. Mhm. Ja. Machen wir noch mal ein bisschen Musik. Noch ein Stück von der Gruppe Hafennacht e.V. mit Uschi Wittigs wunderbaren Stimme. Sechs Whisky und 4 Köm, dann bin ich eingeschlafen. Die Knautschkommode hatte ich noch bei mir. Aus meiner Bude wurde plötzlich Bremerhaven, und auch mein Bett stand fahrbereit am Pier. Ich rief an Deck, ihr Leute und Matrosen, doch diese Schweine waren noch an Land. Da zog ich streng an den Pyjama-Hosen und nahm die Sache selber in die Hand. So fuhr ich dann Halli-Hallo allein um die Welt, ohne Mannschaft, ohne Liebe, ohne Geld. Ohne Mannschaft, ohne Liebe, ohne Geld. ich nicht lange wach zu bleiben, denn durch das Radio schlief ich sanft und bald. Auch hab ich mich mit jedem gut vertragen und wollte schimpfen, wusste ich nicht mit wem. Ich musste mir die Kohlen selber tragen und war doch Steuermann und Kapitän. So fuhr ich dann Hallihallo allein um die Welt, ohne Mannschaft, ohne Liebe, ohne Geld. Ohne Mannschaft, ohne Liebe, ohne Geld. Und aus dem Bündel ist ein echter Mann gekommen, da war's mit meinen Prinzipien schnell aus. Drauf wollte ich meinen Dampfer anders taufen, doch dann hat es fürchterlich gekracht. Der Kahn war auf den Wecker aufgelaufen und davon bin ich schließlich aufgewacht. So ist mein schönes Traumschiff dann zerschellt. Ohne Mannschaft, ohne Liebe, ohne Geld. Ohne Liebschaft, ohne Liebe, ohne Mannschaft, ohne Liebe. Ohne Liebschaft, ohne Liebe, ohne Geld. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Heute mit dem Programm Radio Elbwelle. Unsere Ecke ist unsere Welt. Zu Gast im Studio sind Christa und Christel. Christa 1942 geboren, Christel 1938 geboren. Wir sind schon, haben einige Passagen, Stichworte, sind wir schon durchgegangen. Kindheit, Schule, Jugendliche. Ihr lebt, kommen wir jetzt, machen wir einen riesigen Sprung. Und die Frage an euch, warum habt ihr immer noch Bezug zu diesem Stadtteil? Was ist so, ist etwas schön geblieben? Sind das die Erinnerungen, die euch zurückholen? Ist das der Stadtteil, der sich entwickelt hat? Oder was ist es? Ist es ein Stück Heimat für euch? Es ist ein Stück Heimat. Und zwar, für mich ist es so, dass also die St. Trinitatiskirche schon als Kind meine Heimat war. Mhm. Also da habe ich mich sehr viel aufgehalten. Und jetzt ist es wieder so. Jetzt bin ich ehrenamtlich in der Kirche beschäftigt. Dann gibt es da eine Gruppe rund um 60, wo wir uns einmal im Monat treffen und besprechen, wo wir hinfahren, wo wir Ausflüge hinmachen. Und dann bin ich im Kirchenchor. Also ich bin sozusagen wieder zu Hause. Und so ganz weit entfernt wohnst du ja auch nicht, ne? Es ist nicht so mein Kirchenbezirk eigentlich. Mhm. Ich gehöre zur Kreuzkirche. Mhm. Aber ich habe mit meinem Mann mal ein Konzert besucht in St. Trinitatis. Und da habe ich spontan gesagt, hier möchte ich wieder hin. Und habe den Pastor Friedetzki gefragt, ob das denn so geht. Und der hat ja gesagt. Und das ist jetzt 10 Jahre her. Und seit 10 Jahren bin ich da wieder voll in der Kirche. Christel, und was hat dich wieder zurückgeführt hier? Ja, ich war ja viele Jahre, über 30 Jahre weg von Hamburg und bin, wie gesagt, nach dem Tod meines Mannes wollte ich unbedingt wieder nach Hamburg. Ich bin wieder Richtung St. Pauli gezogen und was da sich vollkommen verändert hatte, früher gab es in ganz Hamburg nicht einen Stuhl und Tisch auf der Straße. Vor keiner Gaststätte konnte man sitzen oder in der Sonne. Und heute darf das ja jede kleine Gaststätte. Überall sind Tische und Stühle und draußen tobt das Leben. Also ich finde, es ist viel lebendiger geworden wie früher. Auf der Reeperbahn allerdings muss ich sagen, da ist früher war dann noch das Hofbräuhaus und das Zillertal, wo auch mal Frauengruppen hingehen konnten zum Tanzen oder so. Das ist ja alles nicht mehr. Da sind Lidl und Penny drin und sowas. Und nun gibt es ja sehr viel Veranstaltung auch um den Hafen rum. Hafengeburtstag und Schlagermove und das wimmelt von Touristen. Nur was ich da leider feststellen muss, dass auf der Haltestelle Landungsbrücken, wo Hunderte, Tausende von Touristen kommen, da gibt es nicht mal einen Fahrstuhl für behinderte Leute. Da gibt es nur steile Treppen. Das, finde ich, gehört nicht zu Hamburg. Hamburg, das Tor zur Welt, muss auch an die Behinderten denken. Da hast du wohl wirklich aber hundertprozentig recht. Mir ist das noch gar nicht aufgefallen, ne? Christa, ja. Wir haben darüber gesprochen vorhin nochmal, ne? Es ist aus der Welt für uns, ne? Ja, das Tor zur Welt hat keinen Fahrstuhl ausgerechnet an den Landungsbrücken. Sehr traurig, also das muss ich auch sagen. Also. Tja, wollen wir traurig abschließen? Nein, nicht traurig. Was ganz Fröhliches. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr so aktiv hier mitgewirkt habt an der Radiosendung. Ich war, wenn es um Traurigkeit geht, dann ist es nicht traurig. Ich bin etwas emotional auch gewesen die ganze Zeit. Es sind so schöne Erinnerungen. Auch bei mir selber hochgekommen. Es sind einige Sachen Revue passiert. Mhm. Und ich hab euch auch jetzt während des Gesprächs beobachtet. Es kommen einfach Sachen wieder hoch. Ja. Das habe ich ja auch noch erlebt. Ne? Und das finde ich, ich kriege eine Gänsehaut. Das fand ich so schön. Das hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Und vor allem, ich habe jetzt noch jemanden in einem Gespräch mit dir, Christa, vor 2 Tagen, sind da noch Namen aufgetaucht, die ich jetzt auch noch rausgesucht habe, kontaktiert habe, wie Edeltraut. Das waren Schulkolleginnen von dir. Und ich habe versprochen, dass wir noch mal eine schöne Runde machen werden und noch ein bisschen mehr erzählen und Spaß haben werden. Das waren eigentlich Schulkameraden von meiner Schwester, gar nicht so von mir. Mhm. Also Edeltraut Delz, Karin Schiller, die fallen mir so spontan ein. Wir werden das alles regeln und werden nochmal uns zusammensetzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Es geht jetzt schon dem Ende zu. Wir haben gerade noch mal 3 Minuten. Ich verabschiede mich von euch, von Ihnen, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. Ortrun Gutke, bis zum nächsten Mal in einer Woche. Und tschüss! Tschüss! La mer, quand on sait le long de golf clair, a du reflet d'argent. La mer, de reflet jaune sous la pluie. Ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges, c'est pur. La mer, bergère d'azur infinie, voyez. TIDE 96.0, die Programmvorhersage.